Ach, danke. Hallo. Na, Mensch, jetzt kannst du ja eigentlich im Grunde fast losgehen. Thema heute, aktuelle Spielzeuge. Ach, danke. Danke. Bruce, aktuelle Spielzeuge bei dir? Ja, Namen Fliege. Bist du aufgeregt? Ach Gott. Schon klar. Eigentlich ja nicht. Ja. Gott sei Dank. Mein Tamagotchi aber, glaube ich, ein bisschen. Ach Gott. Ja, es sind nicht so viele Leute gewohnt, ne? Du willst jetzt über dein Lieblingsspielzeug reden. Ja, ist ja Thema der Sendung, ne? Wie lautet das Thema eigentlich? Spielzeuge. Vorenthaltene Spielzeuge. Aktuelle Spielzeuge, dachte ich. Ach so, schade. Ja, ich wollte ja von meinem Tamagotchi und mir berichten, ne? Ja, aber jetzt bist du ja nicht in einer Berichtssendung. Ach so. Sondern in einer Unterhaltungssendung. Na, dann können wir uns ja über mein Tamagotchi und mich unterhalten. Na schön. Also das hier ist mein Tamagotchi, es heißt Johnny und ich gebe mir alle Mühe, es zu einem guten Tamagotchi zu erziehen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie ungefähr deine Pädagogik da aussieht? Ja, vorzugsweise mit Worten natürlich. Vorzugsweise mit Worten. Versuche ich's, ja. Aber so kopflos und so gibt's schon. Naja. Mein Gott, ich wurde auch streng erzogen, es hat mir nicht geschadet. Du bist streng atheistisch, Nein, ja, so ein bisschen Heidentum war auch dabei. Was heißt denn jetzt Heidentum? Also im Grunde so eine Pfaffenfeindlichkeit. Es geht mir doch nur darum, dass ich mein kleines Johnny einfach so ein bisschen in Richtung Bescheidenheit, Genügsamkeit und so weiter erziehen möchte. Du bist ein Egoist? Wieso denn? Oh Mann, bist du gemein. Es kann doch nicht angehen, dass Johnny ständig nur gefüttert werden will und gut unterhalten werden möchte. Aber du dramatisierst ein bisschen künstlich. Du bist ja nicht bei Sat.1 oder bei Pro7. Nicht? Nee. Sondern? Öffentlich-rechtlich. So. Na bitte, was habe ich gesagt? Das ist ja lustig, oder? Das überhaupt nicht lustig, sie redet ständig. Ja, weil du nicht spielst? Ich kann auch nicht ständig mit Johnny spielen. Wieso nicht? Naja. Ja, aber du kannst doch sagen, du bist jetzt irgendwie, kannst auf Spielplatz zählen, dir, sagen wir mal, drei Kinder um dich scharen und sagen, du bist jetzt ein Pilgrimierleiter und willst die mal ein bisschen unterhalten und eine Stunde beschäftigen. Und am besten gleichzeitig noch füttern, was? Ja, Johnny, wir sind ja gleich zu Hause. Wie alt ist denn der? 8 Wochen. Achte. Und ziemlich jung für sein Alter. Johnny ist neidisch. Ja, wahrscheinlich hat er gar keinen Hunger und will nur auf sich aufmerksam machen. Ja, da siehst du mal, dass Mangel doch dann die Kommunikation befördern kann. Unsere Kommunikationssendungen. Ach, na, das ist ja interessant. Ja. Und jetzt? Stellen Sie ihm doch mal eine Frage. Was passiert denn da? Was machen die Tasten da? Die haben keine Bedeutung, einfach was fragen. Johnny! Da muss man auch nicht trainiert sein. Nee, einfach was fragen. Kann man doch einfach sein, wie man ist. Ja, nur keine Scheu. Was soll ich denn jetzt fragen? Gib dir mal ein bisschen Mühe. Du kannst dir mal eine Frage ausdenken, die ich dir hätte stellen können. Hey, jetzt mich aber fragen können, ob ich es korrekt finde, wenn du mal ein bisschen Futter rüberwachsen lassen würdest, Alter. Herzchen, du sitzt da den ganzen Tag auf dem Balkon, kickst runter, trinkst Bier, raus, telefonierst rum. Solltest mal lieber ein bisschen arbeiten gehen. Aber doch nicht in dem Alter. Still, Tamagotchi, sonst Popoklatschi. So hört die Sendung aus. Tut mir leid, ja. Johnny macht sich manchmal etwas lächerlich. Nee, der Punkt ist doch Ignocke lächerlich. Tut mir leid, war nicht meine Absicht. Danke, Bruce. Man hat eben so seine Probleme, ne? Johnny, hast du auch manchmal so Probleme? Ja, Probleme. Du hältst jetzt mal die Klappe, wenn ich mich unterhalte. Johnny, du sollst nicht schimpfen. Ich soll aber das Leben verkürzen. Du wirst schon noch früh genug tot sein. Tod ist nicht schön. Überleg schon, was ich mache, wenn ich tot bin. Oh, voll ärgerlich. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Kinder.